Oh, hello, hello and an amazing good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Let's go back. Lass uns durchgehen. So look, here is what the Bible says, what Paul continues to say. Hier ist also, was die Bibel sagt, was Paulus weiter sagt. You know, and he talks about the Holy Spirit living inside of you. Wenn er über den Heiligen Geist spricht, der in dir wohnt. You don't belong to yourself any longer, for the gift of God, the Holy Spirit lives inside your sanctuary. Ihr gehört euch nicht mehr selbst, denn die Gabe Gottes, der Heilige Geist, wohnt in eurem Heiligtum. You know, I did a whole series of teaching in my with my mentoring group. Ich habe für meine Mentoringgruppe eine ganze Lehrreihe gemacht. And for me, it impacted me a lot when I studied it. Die mich sehr bewegt hat, als ich das Thema studierte. And it was all about stewardship. Es geht dabei um das Thema Verwalterschaft. And do you know what I realized? Weißt du, was ich erkannt habe? I realized that we as Christians don't own anything. Ich habe erkannt, dass wir als Christen nichts besitzen. As I began to study the Bible, this subject, als ich anfing, die Bibel zu diesem Thema zu studieren, I have realized that there is so much in the Bible about ownership and stewardship. Habe ich festgestellt, dass die Bibel sehr viel über Eigentum und Verwalterschaft spricht. And most Christians don't even understand the difference, never mind live it. Die meisten Christen verstehen nicht einmal den Unterschied, geschweige denn, dass sie ihn leben. But in all my study, I realized this. Bei all meinen Studien ist mir aber eines klar geworden. Of course we are owner of nothing, because we're not even owners of ourselves anymore. Natürlich sind wir keine Eigentümer von irgendetwas, denn wir sind nicht einmal mehr Besitzer von uns selbst. Look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. You do not belong to yourself any longer. Ihr gehört euch nicht mehr selbst. But we act all day long like we own ourselves. Aber wir handeln den ganzen Tag lang so, als ob wir uns selbst gehören würden. How many times have I heard people say something like this? Wie oft habe ich Menschen so etwas Ähnliches sagen hören? Don't judge me, I can do what I want. Verurteile mich nicht, ich kann tun, was ich will. How can you do what you want if you don't belong to yourself? Wie kannst du tun, was du willst, wenn du nicht dir selbst gehörst? Or how many times have I seen and heard something like this? Oder wie oft habe ich so etwas Ähnliches erlebt und gehört? I did this because the pastor told me to do it. Ich habe das getan, weil der Pastor es mir gesagt hat. Like the pastor owns you? Als ob der Pastor dich besitzen würde? Your boss doesn't own you, your pastor doesn't own you, you don't own yourself. Du gehörst nicht deinem Chef, du gehörst nicht deinem Pastor, du gehörst nicht dir selbst. Look at verse 20. Schau dir Vers 20 an. You were God's expensive purchase. I really love that in the Passion. Ihr wart Gottes teurer Kauf. Das gefällt mir sehr in der Passion. Can I tell you something, my dear friend? Darf ich dir etwas sagen, mein lieber Freund? Listen carefully. Hör gut zu. Grace is for free, but it's not cheap. Gnade ist umsonst, aber sie ist nicht billig. Grace was extremely expensive. Gnade war extrem teuer. Grace cost him everything. Die Gnade kostete ihn alles. Absolutely everything that he had to pay to redeem you. Absolut alles, was er hatte, musste er bezahlen, um dich zu erlösen. You know, I think sometimes many Christians even forget the high price that he had to pay. Ich denke, viele Christen vergessen manchmal sogar den hohen Preis, den er zu zahlen hatte. And this is why I like so much how Paul says it or how the Passion says it here. Deshalb gefällt mir so gut, wie Paulus es sagt, beziehungsweise wie die Passion es hier sagt. You were God's expensive purchase. Ihr wart Gottes teurer Kauf. Now imagine. Stell dir vor. If you save up everything you have your whole life to purchase something. Du sparst dein ganzes Leben lang, um etwas zu kaufen. And somebody just treats it like it just has no value. Und jemand behandelt es so, als hätte es keinen Wert. Very hurtful. Das ist sehr schmerzhaft. It was very expensive for God to purchase you. Es war sehr teuer für Gott, dich zu kaufen. What did he pay for? Was hat er für dich bezahlt? He paid for you with tears of blood. Er hat mit Tränen aus Blut für dich bezahlt. So that means his tears, his blood, his broken body, everything was the price. Das heißt, seine Tränen, sein Blut, sein zerbrochener Leib, alles war der Preis. There was nobody anywhere in the world who could have paid a higher price for you than he did. Es gab niemanden auf der Welt, der einen höheren Preis für dich hätte zahlen können als Gott, der es getan hat. Think. Überleg mal. Even if somebody would have died for you, it would have been a lower price. Selbst wenn jemand für dich gestorben wäre, wäre es ein niedrigerer Preis gewesen. Because the person who would have died for you was a created being. Denn die Person, die für dich gestorben wäre, ist ein geschaffenes Wesen. But he was the creator of life who paid with his own life. Aber er ist der Schöpfer des Lebens und hat mit seinem eigenen Leben bezahlt. I think if we could truly grasp in our heart how expensive it was, the tears of blood that were shed for us. Ich glaube, wenn wir wirklich in unserem Herzen begreifen könnten, wie teuer die Tränen des Bluts waren, die für uns vergossen wurden, I really, really believe we would live life completely different. Dann würden wir unser Leben ganz anders leben. Das glaube ich ganz fest. This is why the only conclusion that's left for the Apostle Paul. Deshalb lautet die einzige Schlussfolgerung, die der Apostel Paulus ziehen kann, is this one. Wie folgt. So by all means use your body to bring glory to God. So gebraucht nun unter allen Umständen euren Leib, um Gott die Ehre zu geben. Ask yourself the questions. Stell dir folgende Fragen. In the way that you live life, the way that you use your body. Bringe ich mit der Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, wie ich meinen Körper verwende. Are you bringing glory to God? Gott die Ehre. In the way you handle life, are you bringing glory to God? Bringe ich Gott mit der Art und Weise, wie ich mit meinem Leben umgehe? If you have to say Ehre ein. You know, I never thought about this. I just really live for myself, the way I think you're supposed to live. Wenn du sagen musst, ich habe nie darüber nachgedacht. Ich lebe einfach für mich selbst, so wie ich denke, dass ich leben sollte. Then I think it's time to put, as I like to say, the pause button of your life. Dann denke ich, ist es an der Zeit, die Pause-Taste deines Lebens zu drücken. And say, Lord, something needs to change. Und zu sagen, Herr, es muss sich etwas ändern. And I am going to make that change. Und ich werde das ändern. I will start from right now on. Ich werde jetzt damit beginnen. To live in a way that I bring honor and glory to the one who paid with blood, with tears, with broken body. Ich werde jetzt damit beginnen, so zu leben, dass es demjenigen, der mit Blut, Tränen und einem gebrochenen Leib bezahlt hat, Ehre und Ruhm einbringt. That's pleasing to him. Und ihm gefällt. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.